der Straße jeden Tag seh ich Menschen, die ich mag. Einer lacht, der andere schweigt, doch ein neues Licht sich zeigt. Jeder sucht ein Stück vom Glück, manchmal vor, oft auch zurück. Trotz all dem, was uns trennt, sind wir mehr als man erkennt. Ich bin Muslim, du bist Christ, sie ist Jüdin, der Buddhist. Wir sind dunkel, ihr seid hell, unsere Liebe ist der Quell. Unterschiedlich, wunderbar, jede Seele kostbar klar. Wenn wir teilen, was uns hält, wird aus Trennung eine Welt. Muster Muslim, Mano! Ich bin Muslim. Spielen Hand in Hand, ohne Hass in jedem Land. Wir sind stark, wir stehen fest, unsere Vielfalt gibt den Rest. Und nun wander ich voraus, Musa rief es schon hinaus. Herzen schlagen hell empor, Stimmen werden nun ein Chor. Ich bin Muslim, du bist Christ. Sei auch du jetzt mit dabei. Liebe bindet jung und alt, gibt uns Stärke und auch Halt. Vielfalt hält uns weit und nah. 26 ist das Jahr. Herzen schlagen, hell vereint, unsere Welt erblüht befreit.